Vor 5 Jahren hatte er noch seinen großen Boom, der Worldbeat, die Ethnomusik oder welche andere Namen auch immer der populären Musik aus aller Welt angedichtet wurden. Inzwischen fristet er wie andere kurzfristige Moderichtungen nur noch ein Nischendasein, zumindest im Bewusstsein der medienbeeinflussten Öffentlichkeit. Für die, aber auch für den kleinen Kreis der nimmermüden Liebhaber, gibt's hier im Soundcheck in den nächsten 2 Stunden ein paar Highlights aus der Jahresproduktion 1993. Es sind solche Produktionen, die es geschafft haben, auf dem deutschen Plattenmarkt verfügbar zu sein. Und es geht los mit dem karibischen Raum. Am Mikrofon ist Rainer Blome. Vamos a cantar. cantar, vamos a brincar. En cualquier esquina estoy reclamando que se una toda la familia para así buscar lo que hace falta en América Latina. Aus der spanisch sprechenden Dominikanischen Republik kommt der Sänger Fernandito Villalona, den wir gerade mit seinem Titel Musica Latina gehört haben. Der karibische Raum, sowohl der englisch- als auch der französisch- und spanisch sprechende Raum, entpuppte sich, zumindest was die Zahl der Veröffentlichungen anbelangt, in diesem Jahr musikalisch am ergiebigsten. Hier drei weitere Beispiele: aus Trinidad die Band Gypsy, aus Kolumbien der zurzeit in Deutschland lebende Sänger, Komponist und Arrangeur Francisco Sumaque und zum Schluss die Dixie Band. Und die kommt nicht aus dem Süden der USA und spielt Dixieland, sie ist vielmehr in Haiti beheimatet und deren Musikrichtung nennt sich Compas. This is an SOS from the Trinidad. Location 7 miles off the coast of Venezuela. SOS, SOS, Mayday, Mayday, Mayday. Someone turned the bridge over to a captain named Chambers. Me blood crawl, things start to fall. Hold me head when I sail a ball. Captain, this ship is sinking. Captain, the seas are rough. Oh yes, we gas tank almost empty, no electricity. We oil pressure reading low. Shall we abandon ship or shall we stay on it? And perish slow, we don't know, we don't know. Captain, you tell me what to do. Whoa, whoa. The Trinidad, oh, she was a beauty. Past. And in her day she sailed majestically. There were few in her class. Faithfully she fulfilled her sailor's need. Some were overpowered by greed, and so they pilfered slow. Some took by bulk and go. Now she looked dull, she's at a lull. She could barely sit on her hull. Captain, the ship is sinking. Captain, the seas are rough, oh yes. We gas tank almost empty, no electricity. We oil pressure reading low. Shall we abandon ship or shall we stay on it and perish slow? We don't know, we don't know. Captain, you tell me what to do. Whoa, whoa. Sailing. She was a friend to one and all. all. She never once ever hesitated to answer all SOS calls. And yes, well, she always did her best to help all those in distress. Now it's so sad to see she's in difficulties. Though she helped, yeah, some of them cheer and sarcastically declare, "Captain, the ship is sinking. Captain, the seas are rough. We gas tank almost empty, no electricity. We oil pressure reading low. Shall we abandon ship or shall we sit on it and perish slow? We don't know, we don't know. Captain, you tell me what to do. Whoa, whoa." If only there was something I could have done to restore the credibility of this beautiful vessel. Money's no problem, problem, problem. Now there's a lot of fingers pointing, suspicion running strong. Who's to be blamed for all her failures? Who's to be blamed for doing her wrong? Now please remember, I'm warning you, for 30 years she had the same crew who hold the keys to her vault. So we know who's at fault. Now it's up to you, it's up to me, to make her worthy to go back to sea. Captain, the ship is sinking. Captain, the seas are rough, oh yes. We gas tank almost empty, no electricity. We oil pressure reading low. Shall we abandon ship or shall we stay on it and perish slow? We don't know, we don't know. Captain, you tell we what to do. We don't know, we don't know. Captain, you tell we, oh yo, yo. We don't know, we don't know. You tell us, oh, oh. We don't know. Could we turn to the World Bank for help? Oh, oh, I am. Application to the World Bank. Probably we may get some help to do the repairs. We don't know, we don't know, we don't know. You tell me what to do. Ah!

sentite come te che tutta più mi è spa. Mi è veri fuori in blocco a poco tensa you can make it alla demo nane santi stai te. If you want to be now I want to be my friend te you win or last me me te you want to be a Nem mais. Familia, lo, Dreimal afrikanische oder afrikanisch inspirierte Musik. Johnny Clegg hatten wir da, dann zwei Titel aus der neuen Pili Pili CD, sozusagen als Vorbote für ihre nächste große Tournee im Januar. Und zum Schluss noch gab's Baba Mal aus Mali, der für mich eines der beeindruckendsten Konzerte in diesem Jahr in Deutschland abgeliefert hat. Es geht ein bisschen durcheinander hier, aber jetzt gehen wir nochmal zurück nach Haiti. Und da gibt's die Tabu-Kombo, die in diesem Jahr Jubiläum feiern konnte. Diese Tabu-Kombo, obwohl inzwischen in New York zu Hause, ist das musikalische Aushängeschild des Landes. 25 Jahre besteht diese Band mit drei Gründungsmitgliedern, die immer noch aktiv sind und mit einem Crossover-Potenzial, das sie einen vorderen Platz in der Worldbeat-Szene zusichern dürfte. Thank you. te guide, absent si mentalité, ou te vle même faire comprendre que la terre c'est un paradis. La vie dans mon plein d'illusions, puis bon ami ou c'est li trahi ou la chargé comme son pire main, ou puis devant le bouton mauvais coup. Oh, oh, oh, oh, la montée qu'on a pris chez moi. Pour te faire pour d'amour comme ça, malgré ça, pas ça qui te ou. Moi, fais possible pour me vivre à faire ou. Dernier fois, l'aime te parler pour te faire comprendre que je toujours dans le cœur. Thank you. para la babara I baba mana sawiyo ala saya para la ifana la ila ila ila na mama dara sora la ila ila ila na dunoya de toso e selelo sanondo ale tumbi baba konono saya di jontora wiyo ala dunoya de toso e Baba konono saya di jontora wiyo ala dunoya de toso e ala haji du haji dirsa du ale tumbi baba konono saya di jontora wiyo ala dunoya de toso e ala haji mamadu sile manasa de ale tumbi baba konono saya di jontora dunoya de toso e